haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der April-Scherz, erster Teil. Es gibt Daten im Kalender, die man am besten verschläft oder hinter verschlossener Wohnungstür verbringt. Dazu gehören alle Freitage, die auf den 13. fallen, weil da jeder schwarze Katzen sieht. Und dazu gehört ganz speziell der 1. April, an dem sich unzählige, humorlose Menschen Scherze ausdenken. Auch meiner neuen Klientin gingen all die April-Scherze gehörig auf den Keks. Es begann im letzten Herbst und seither werde ich fast wöchentlich von irgendeinem Idioten in den April geschickt. April-Scherze rund ums Jahr, Woche für Woche. Dagegen sollte man ein Gesetz erlassen. Ich war bei der Polizei, mehrmals. Die sagten, dass harmlose Scherze nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich fallen. Was bitteschön ist daran harmlos, wenn jemand in der Zeitung meine Heirat bekannt gibt oder in meinem Namen eine Luxusjacht bestellt? Vielleicht ein heimlicher Verehrer, der auf sich aufmerksam machen möchte. Indem er mir auf die Nerven geht? Verliebte Menschen neigen dazu, allen auf die Nerven zu gehen. Das ist hormonell bedingt. Nein, da will mich jemand fertig machen. Psychisch. Wie kommen Sie darauf, dass es sich um April-Scherze handelt? Weil er mich immer nach einem der Scherze anruft und wie ein Idiot April, April ins Telefon brüllt. Haben Sie es mit einer Fangschaltung versucht? Er ruft aus Telefonkabinen an, überall in der Stadt. Haben Sie keinen Verdacht? Vielleicht jemand, den Sie gekränkt haben? Nein. Aber ich befürchte, dass er heute ernst macht. Sie glauben, dass er den 1. April nutzt für den definitiven April-Scherz? Er muss mich beobachten. Ich möchte, dass Sie mir folgen. Unauffällig natürlich. Er wird meine Nähe suchen. Ich bin mir sicher. Verhindern Sie, dass er mir zu nahe kommt. Trotz einiger Zweifel nahm ich den Fall an. Meine Klientin machte einen ausgeglichenen Eindruck, wenn sie auch ziemlich seltsame Kleider trug und Schuhe, die wie eine Stichwaffe aussahen. Sie arbeitete in einer Werbeagentur. Ich setzte mich auf einen Stuhl neben ihrem Büro. Schon bald erhielt ich Gesellschaft. Wacker, mir gehört die Agentur. Frau Rethe hat mir gesagt, dass Sie für sie arbeiten. So ist es. Hochinteressant. Zur Entspannung lese ich gerne Kriminalromane. Das Leben eines Privatdetektivs stimuliert meine Fantasie. Das Leben eines Privatdetektivs besteht hauptsächlich darin, vor Büros herumzusitzen und sich mit gelangweilten Menschen zu unterhalten. Immer schön tief stapeln, das gefällt mir. Ich lese keine Bücher mehr, weil ich immer zwischen den Kapiteln einschlief und danach nicht mehr wusste, was ich schon gelesen hatte. Ja, es gibt wenige Bücher, die man mit Gewinn zu Ende liest. Ja. Mein Kriminalroman aber wird stilbildend sein. Ah. Mein Privatdetektiv leidet an einer seltenen Krankheit. So. Er liegt deshalb abgeschirmt unter einer Art Zelt und muss seine Fälle ganz mit Intuition lösen. Oh. Seine Assistentin ist eine übergewichtige ehemalige Opernsängerin, die die Verbrecher jeweils mit einer Arie zur Strecke bringen. Vielleicht sollten Sie Ihre Zeit jetzt wieder Ihren Werbekunden widmen. Die sind sicherlich hocherfreut über jeden Schwachsinn, den Sie von sich geben. Ein Mord muss natürlich sein. Obwohl ich mich als Vegetarier nur schwer damit anfreunden kann, ein Lebewesen ins Jenseits zu befördern. Ich meine, auch wenn es nur ein Buch ist, aber in der Welt der Fantasie ist die Figur ja dann tatsächlich tot. Und das ist grausam, finden Sie nicht? Grausam sind Menschen, die nicht begreifen, dass sie Mist erzählen, den niemand interessiert. Meine Rede. Ja. Deshalb sage ich auch in der Werbung, nur das Wesentliche erzählt. Ist das da vorne eine Kunstinstallation oder der Feuermelder? Wo vorne? Ich habe meine Brille nicht auf. Es leuchtet rot und blinkt wie verrückt. Es brennt. Ja, nein, das darf nicht sein. Erst gerade habe ich 3 Bilder von Konfuzius Kreinbühl erworben und an die Wand gehängt. Die Bilder sind nicht versichert. Er stand auf und rief laut nach der Feuerwehr. Ich hielt die Hand in die Höhe und sagte, April, April! Herr Wacker drehte sich um und kriegte einen derben Lachanfall, der die ganze Etage erzittern ließ. Immerhin hatte ich danach meine Ruhe. In der Mittagspause erzählte mir meine Klientin, weshalb sie sich ihren Chef tagtäglich täglich antat. So viel wie bei Wacker verdiene ich so leicht nicht wieder. Ich hatte im vergangenen Jahr eine tolle Idee und dank dieser Idee hat die Agentur den Zuschlag für ein 3-Millionen-Budget bekommen. Seither hatte ich keine tolle Idee mehr. Aber was soll's. Ich möchte sowieso eines Tages ein Blumengeschäft aufmachen. Blumengestecke sind mein Hobby. Haben Sie auch Hobbys? Ja, ich langweile mich gerne und oft. Dieses Hobby kostet wenig und man kann es überall ausüben. Ich glaube, der Wacker steht auf mich, ist aber viel zu alt. Er könnte der verschmähte Liebhaber sein. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber er hat viel zu viel Stil, um mich derart zu ängstigen. Männer werden seltsam, wenn sie abgewiesen werden. Tatsächlich? Wie oft wurden Sie schon abgewiesen? Über private Dinge rede ich erst, nachdem ein Fall abgeschlossen ist. Glauben Sie, dass es jemand ist, der ganz in meiner Nähe ist? Ein Nachbar vielleicht? Das ist durchaus möglich. Jemand, der sich in etwas hineinsteigert oder der sich für etwas rächen möchte. Rächen? Rächen. Mit Aprilscherzen? Ja. Als Kinder machten wir uns einen Spaß daraus, Leute mit Aprilscherzen zu ärgern. Kennen Sie Second Life, das Spiel im Internet? Ich kann mir die neuesten Technologien nicht leisten. Meine Honorare berechne ich nach wie vor mit dem Zählrahmen. Und einkaufen gehe ich nur um die Ecke, weil ich da anschreiben kann und kein Geld dabei haben muss. Sie sind ja schlimmer, als mein Vater je war. Das bin ich allerdings erst nach Feierabend. Ich bin seit 3 Monaten Single und genieße es. Ach ja, mein Ex wird es kaum sein. Er hat mich nämlich verlassen. Egal, ich bin darüber hinweggekommen. Ich bin gespannt, wann er zuschlägt und wie. Das klingt eher freudig erregt als voller Angst. Ich versuche mir einzureden, dass es nur ein Spiel ist. Aber ich glaube, jemand meint es ernst. Aber im Büro bin ich einigermaßen sicher. Sie müssen am Nachmittag nicht vor meinem Büro sitzen. Es genügt, wenn Sie mich um 5 abholen. Meinetwegen. Melden Sie sich umgehend, wenn er Sie anruft. Das werde ich tun. Jetzt aber bestellen wir uns etwas Saftiges auf den Teller. Mögen Sie Kalbsbraten? Das Fleisch war ein wenig zäh. Und der Salat schwamm in einer Soße, mit der man einen netten Ölteppich aufs Meer hätte zaubern können. Dafür waren die Kartoffeln trocken und die Rechnung saftig. Meine Klientin bezahlte artig und lächelte fröhlich, als ich sie vor dem Haus der Agentur verabschiedete. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, schaute ich mich ein wenig um und traf in einer Nebenstraße auf einen ganz besonderen Aprilscherz. Halt! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Sie sollten nicht so rumschreien, das verstört ältere Menschen. April mal und ich... Oh. Einige Kollegen haben jetzt Völkerkundemuseum geschickt, weil dort mehrere Skelette entdeckt wurden. Ach, ist das nicht köstlich, Maloni. Die sind mit all den Kriminaltechnikern ausgerückt. Sie könnte man auch als Aprilscherz ausstellen. Oder hat man sie endlich in Pension geschickt, anstatt in den April? Nein. Weil die Einsatztruppe im Völkerkundemuseum ist, bin ich persönlich ausgerückt, weil hier in der Gegend angeblich eine Bombe detonieren soll. Ein Bombenalarm und niemand, der die Straße sichert. Bombenalarm am 1. April, Maloni. Wir sind doch nicht blöd. Da erlaubt sich jemand einen schlechten Scherz. Und wenn tatsächlich irgendwo eine Bombe herumliegt? Na, deshalb bin ich ja hier, Maloni. Keine Koffer oder Kisten, die abgestellt wurden, nichts. Bin schon mehrmals durch alle Straßen gegangen. Wo genau soll die Bombe hochgehen? An der Birkenstraße. Sie sollten die Gebäude räumen lassen. Ach was, Maloni, nur keine Panik. Ich habe ein hervorragendes Gespür dafür, ob ein anonymer Anruf ernst zu nehmen ist oder nicht. Nur um die Bevölkerung zu beruhigen, bin ich hier. Aber Sie sehen ja selbst, nichts geschieht. Und was ist das? Eine Frechheit, Maloney. Ein Verrückter, der mit der Polizei spielt. Den werde ich mir schnappen. Auf der Stelle! Als ich in die Birkenstraße rannte, sah ich den Rauch, der aus einem Fenster drang. Es war in dem Haus und auf dem Stockwerk, auf dem die Werbeagentur untergebracht war. Gerade als ich mit dem Schlimmsten rechnete, wurde ein weiteres Fenster geöffnet und ich sah, wie meine Klientin mir zuwinkte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Aprilscherz, erster Teil. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der April-Scherz, zweiter Teil. Was bisher geschah. Seit mehreren Wochen wird Frau Ritter von einem unbekannten Mann in den April geschickt. Aus der anfänglich nervigen Angelegenheit wird mit der Zeit eine Bedrohung, da die Scherze immer heftiger werden. Sie fürchtet sich vor dem definitiven April-Scherz am 1. April und bittet Maloney, ihr zur Seite zu stehen. Vor der Werbeagentur, für die Frau Ritter arbeitet, trifft Maloney auf den Polizisten. Offenbar ist eine Bombendrohung eingegangen. Und tatsächlich ereignet sich wenig später eine Explosion. Als die Rettungssanitäter kamen, gab es kaum noch etwas zu tun. Meine Klientin war unverletzt. Nur ein Junior-Texter der Werbeagentur hatte sich einen Fuß verbrannt, als er einen Karton, der im Flur herumstand, elegant wegkicken wollte. Es stellte sich heraus, dass nur ein Teil des Sprengstoffs explodiert war. Unglaublich so etwas. Glauben Sie, dass islamistische Terroristen hinter dem Attentat stecken? Weshalb sollten Terroristen diese Agentur in die Luft jagen? So miserabel können ihre Werbekampagnen doch gar nicht sein. Der Anschlag hat mir gegolten. Schön langsam, junge Frau. Sie sollten sich nicht so wichtig nehmen. Auf dem Karton hat jemand mit Filzschreiber Achtung, April-Scherze geschrieben. Über Sinn und Unsinn solch explosiver Scherze kann man natürlich streiten. Aber man sollte nicht überall Verschwörungen wittern, wo gar keine sind. Ach, dieser April-Scherz galt einzig und allein mir. Ich hätte das Paket öffnen sollen. Es war tatsächlich an Frau Ritter adressiert. Jemand muss es vorbeigebracht haben, da es keinen Poststempel hat. Klarer Fall. Ein Liebhaber, der mit einem Knall auf sich aufmerksam machen wollte. Jemand will mich umbringen. Verstehen Sie das nicht? Frau Ritter erhält seit Wochen seltsame Anrufe. Wer tut das nicht, Maloney? Ich nehme zu Hause keine Anrufe mehr entgegen, weil die einem doch nur irgendwas andrehen wollen. Ich werde bedroht. Man muss diesen Verrückten unschädlich machen. Schön der Reihe nach. Für das Unschädlichmachen von Verbrechern sind wir zuständig. Allerdings erst, wenn sich dieser April-Scherz tatsächlich als Verbrechen entpuppt. Dazu müssen aber alle Spuren ausgewertet werden. Sie sollten sich deshalb ausziehen. Wie bitte? Ich soll mich vor Ihnen ausziehen? Wir benötigen Ihre Kleider. Gleiches gilt auch für Sie, Herr... Wacker. Ich bin der Inhaber der Agentur. Sehr gut, Herr Inhaber. Wackern Sie sich aus. Wir könnten uns zusammen in meinem Büro ausziehen, Frau Ritter. Kennen Sie die Richtlinien über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Autsch. Hiermit möchte ich mich höflich entschuldigen. Selbstverständlich dürfen Sie sich ungestört in Ihrem Büro ausziehen. Frau Rebsam, wo ist sie bloß? Sie ist meine persönliche Assistentin. Sie wird mir behilflich sein. Mein Rücken, Sie verstehen. Solange Ihr Rücken keine sachdienlichen Hinweise liefert, interessiert er uns nicht. Hat niemand gesehen, wer das Paket abgeliefert hat? Ach, hier war ein Kommen und Gehen. Wir hatten eine Kundenpräsentation. Überaus erfolgreich. Ich fasse zusammen. Der Inhaber treibt es wacker mit seinem Rücken und zieht die Assistentin mit aus. Das Paket galt Frau Ritter, doch verletzt wurde ein Junior-Texter. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich glaube, diese Leute machen sich über die Polizei lustig. Das ist doch alles ein inszenierter April-Scherz. Morgen steht es in der Zeitung und die ganze Stadt lacht über uns. Meine Klientin versuchte vergeblich darauf hinzuweisen, dass sie sich nach wie vor in Gefahr befand. Es dauerte eine Weile, bis ein Bote ihr frische Kleider brachte. Ich riet ihr, mich in mein Büro zu begleiten. Da sie Angst vor einer Autobombe hatte, fuhren wir mit der Straßenbahn. Misstrauisch beobachtete Frau Ritter alle zusteigenden Männer. Das ist beängstigend. Es könnte jeder sein. Er muss ein Motiv oder zumindest einen Grund dafür haben, weshalb er ausgerechnet sie für seine April-Scherze ausgesucht hat. Ich habe keine Ahnung. Der 1. April ist für mich ein Datum wie jedes andere. Früher als Kind, da machten wir Scherze. Aber heute... Das ist doch einfach nur albern. Vielleicht ist an irgendeinem 1. April etwas vorgefallen, das sie mit dem Attentäter in Verbindung bringt. Er muss mich verwechseln. Aber wie soll ich ihm das klar machen? Wenn er anruft, hängt er gleich wieder ein und ich habe keine Chancen, ihm etwas zu sagen. Wenn er es darauf angelegt hat, sie am 1. April zu töten, dann hat er nur noch ein paar Stunden Zeit. Es sei denn, er geduldet sich bis zum nächsten Jahr. Das halte ich nicht aus. Keine Angst, bei mir sind Sie sicher. Und wenn er uns die ganze Zeit beobachtet? Er will Ihnen nicht zu nahe kommen. Wie kommen Sie darauf? Er hätte in die Agentur marschieren und Sie töten können. Oder auf dem Heimweg. Eine Paketbombe zu basteln ist aufwendig. Er scheut die direkte Konfrontation. Aber jetzt, da sein Plan misslungen ist, muss er jetzt nicht etwas anderes versuchen? Nein, ich fahre nicht in Ihr Büro. Ich fahre zu einer Freundin. Die hat in ihrem Keller einen Bunker. Da verstecke ich mich. In einem Bunker? Warum nicht? Ihr Mann hat den Bunker zur Jahrtausendwende angelegt, weil er den Unsinn mit dem Millennium glaubte. Jetzt benutzen Sie ihn als Weinkeller. Er hat eine Dusche, WC und einen Notvorrat für 2 Monate. Los, wir steigen aus und Sie besorgen mir ein Taxi. Sie rief besagte Freundin an und ich fuhr in mein Büro, duschte und trank ein paar Tassen Kaffee. Danach fuhr ich zurück zum Tatort. Der Inhaber der Agentur saß zusammen mit seiner Assistentin in einem großen Sitzungszimmer. Er starrte auf eine Pinnwand, auf der auf Zetteln alberne Slogans hingen. Es ist, als hätte unsere Arbeit die Unschuld verloren. Ach was, das war doch nur ein Verrückter, der in die Ritter verschossen ist. Kein Wunder, wenn man berücksichtigt, wie die manchmal rumläuft. So darf man das nicht sehen. Es hätte jeden von uns treffen können. Der Mann, der es auf Frau Ritter abgesehen hat, muss sie über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Ist niemandem etwas aufgefallen? Hier wird in erster Linie gearbeitet, hart gearbeitet. Da bleibt das Privatleben außen vor. Sie ziehen sich jeweils nur zu geschäftlichen Besprechungen mit Ihrer Assistentin zurück, hm? Also das ist etwas anderes. Frau Rebsamen und ich verbindet eine langjährige Beziehung, die in Zeiten hektischer Betriebsamkeit wieder, wie soll ich sagen... aufflodert? Genau. Ich habe dir aber schon vor Monaten gesagt, dass damit endgültig Schluss ist. Ich benötige eine stabile Beziehung und ich möchte Kinder haben. Das müssen wir doch nicht hier und jetzt besprechen. Sie sind Zeuge, Herr Maloney. Ja. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass es aus ist. Ich bitte dich in Zukunft, anonyme Anrufe zu unterlassen. Anonyme Anrufe? Herr Wacker stellt Ihnen nach. Wenn ich einsam und betrunken bin, kann es schon vorkommen, dass ich die Wiederholtaste drücke. Du solltest mich aus deinem Speicher löschen. Gut, ich habe verstanden. Hatten Sie vielleicht auch mal eine Beziehung mit Frau Ritter? Nein, nie. Sag doch leider. Frau Ritter ist mir zu indifferent. Indifferent? Ich glaube, diese ganze Angelegenheit wirft mich in eine tiefe Krise. Ich werde die Agentur verkaufen und ein halbes Jahr durch die Wüste wandern. Keine schlechte Idee. Du brauchst nicht zu verkaufen. Ich werde den Laden für dich schmeißen. Oder soll ich an den Nordpol? Das ewige Eis ist auch sehr meditativ. Und Wüste gibt es auch noch in 20 Jahren. Aber das Eis schmilzt und schmilzt. Er sah mich traurig an. Es gibt Dinge, die auch den Klimawandel heil überstehen werden. Deshalb riet ich ihm zu einer Flasche Whisky. Er nickte und Frau Rebsamen fragte, ob er sie am Nachmittag offiziell zur Geschäftsführerin machen würde. Ich ging in der warmen Frühlingsluft spazieren, bis mich ein Anruf aufschreckte. Offenbar war in der Stadt ein weiteres Paket explodiert. Üble Sache, Maloney. Der Mann war sofort tot. Baumann arbeitet bei einer Firma, die Einbauküchen herstellt. Das Paket muss kurz nach Feierabend abgegeben worden sein. War das Paket an ihn adressiert? Genau wie das andere. Adressiert, aber nicht frankiert. Vermutlich hat der Täter es vor die Wohnungstür gelegt, geklingelt und ist dann abgehauen. Baumann nahm das Paket in die Wohnung und öffnete es. Es muss eine Verbindung zwischen Frau Ritter und diesem Baumann geben. Ich glaube, dass der Täter sich seine Opfer zufällig aussucht. Es geht ihm einzig um das Datum. Wir nennen den Fall deshalb intern den April-Scherz-Killer. Die Verbrecher werden immer komplizierter, Maloney. Das liegt an all den Umweltgiften. Sie belasten das Gehirn. Früher gab es ein Motiv und eine Gelegenheit. Heute muss man sich in die kranken Köpfe der Täter hineinversetzen. Das geht aber nur, wenn man Fantasie hat, Maloney. Deshalb gehören Malkurse zur Weiterbildung eines guten Kriminellen. Polizisten. Nächste Woche geht es um abstruse Kunst. Picasso und Mondrian. Aber davon verstehen Sie nichts, Maloney. Am Abend versuchte ich vergeblich, meine Klientin zu erreichen. Offenbar gab es in dem Bunker keinen Telefonanschluss und die Handystrahlen drangen nicht bis zu ihr durch. Punkt Mitternacht rief sie mich an und erzählte mir fröhlich, dass sie noch am Leben sei. Ich gratulierte ihr und erzählte ihr von Herrn Baumann, dem es nicht so gut ergangen war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Aprilscherz, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Aprilscherz, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klientin erhält seit Monaten seltsame und beunruhigende Anrufe, bei denen sie ein anonymer Anrufer in den April schickt. Als der besagte Tag anbricht, fürchtet sie um ihr Leben. Maloney soll sie beschützen, muss aber aus der Ferne mit ansehen, wie in ihrer Nähe eine Paketbombe explodiert. Als am gleichen Tag ein Mann bei einem zweiten Anschlag ums Leben kommt, wird aus dem zuerst harmlosen Scherzen blutiger Ernst. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Polizeipräsidium, da ich mir erhoffte, aus dem Mund eines müden Beamten ein paar Details zu entlocken, die für meine Ermittlungen hilfreich sein konnten. Doch anstelle von Details wurde ich mit Unsinn eingedeckt. Frau Ritter wurde zufällig ausgewählt. Leider kann sie nicht damit leben. Sie möchte ein richtiges Opfer sein und kein zufälliges. Und das ist typisch für unsere Zeit. Die Menschen fühlen sich klein und unwichtig. Deshalb sehnen sie sich nach einem Paket, das explodiert, damit sie endlich für voll genommen werden. Gibt es zum Opfer genaue Angaben? Diego Baumann hat vor 2 Jahren einen Nachbarn angezeigt, weil dieser an einem Baum pinkelte. Das Strafverfahren wurde eingestellt. Was grundsätzlich nicht verboten ist, im eigenen Garten zu pinkeln. Wenn auch nicht sehr stilvoll. Das ist alles, was Sie über den Toten wissen. Wir wissen eine ganze Menge, Maloney. Gerade jetzt werden alle seine Kundenkarten ausgewertet. Schon bald wissen wir, ob er der Prix-Garantie oder der Gourmet-Typ ist. Und das ist hilfreich bei den Ermittlungen. Wir müssen herausfinden, wo der Täter sich sein Opfer ausgesucht hat. Dann können wir dem Täter eine Falle stellen. Sozusagen eine Prix-Garantie-Falle. Davon verstehen Sie nichts, Maloney. Das sind ermittlungstaktische Dinge. So etwas begreift man nur, wenn man Polizist ist. Auf dem Weg nach draußen begegnete ich einer Polizistin, der ich gerne aus ermittlungstaktischen Gründen näher gekommen wäre. Doch sie schien beschäftigt zu sein und würdigte mich keines Blickes. Meine Klientin wollte mich nicht im Büro sehen und auch nicht im Bunker ihrer Freunde. Wir trafen uns auf einem Bahnhof des S-Bahn-Netzes. Diego Baumann? Der Name kommt mir bekannt vor. Das überrascht mich nicht. Ich glaube, dass der Täter Sie und diesen Baumann töten wollte. Für etwas, das Sie mit Diego Baumann gemeinsam haben. Oh, das ist so lange her. Was ist so lange her? In der Nachbarschaft wohnte ein Diego Baumann. Wir waren Kinder und alberten rum. Und danach hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihm. Man verliert sich aus den Augen, das ist doch normal, oder? Was könnte damals vorgefallen sein? Damals? Ja. Als ich noch eine Göre war? Genau. Das macht doch keinen Sinn. Weshalb sollte jemand jetzt erst mit uns abrechnen? Vielleicht benötigte er so lange, um Sie ausfindig zu machen. Nein, da war nichts. Nicht mal eine Liebschaft oder Doktorspiele. Wir waren einfach nur gern zusammen. Auch am 1. April? Na klar. Moment. Glauben Sie, dass damals am 1. April etwas... Unglaublich! Jetzt fällt mir tatsächlich etwas ein. Na raus damit! Was ist an einem 1. April Schreckliches geschehen? Wir haben eine alte Frau erschreckt. Es war dumm und blöd, aber damals fanden wir es lustig. Was genau haben Sie und Diego Baumann gemacht? Wir schrien, es brennt, es brennt. Die Frau stand am Fenster und brach in Panik aus. Wir lachten uns krumm und riefen, April, April. Aber da war die Frau nicht mehr am Fenster. Dafür flog eine Katze durchs Fenster auf den Asphalt. Eine Katze? Ja, sie hat sie vermutlich rausgeworfen, weil sie sie retten wollte. Und die Katze starb? Nein, die schüttelte sich und verzog sich in ein Gebüsch. Wie hieß die alte Frau? Fosa. Oder Fosa. Sie lebte mit ihrem Sohn in einem alten Haus, fluchte immer über uns Kinder und den Lärm. Aber das kann doch kein Grund sein, um Diego Baumann und mich nach all den Jahren zu töten. Sie schaute mich verstört an. Ich sagte ihr, dass ich herausfinden würde, wer Diego Baumann getötet hatte und wie auch sie töten wollte. Dann riet ich ihr, ein paar Tage wegzufahren und unterzutauchen. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf auf die neue Geschäftsführerin der Werbeagentur Wacker. Ich habe den Mann auf Band. Was für ein Mann und was für ein Band? Ich habe Videokameras installiert. Cyril hat nichts davon gewusst. Sie haben hinter dem Rücken Ihres Chefs das Personal überwacht. Ich muss doch wissen, wem ich trauen kann und wer arbeitet, statt nur rumquatscht. Und da haben Sie auch auf dem Flur eine Kamera installiert. Ja, die Dinger sind so klein, dass man sie wunderbar verstecken kann. Und weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich wusste ja nicht, ob der Täter tatsächlich auf dem Video drauf ist. Und jetzt wissen Sie es. Ich habe mir das Band angeschaut. Ja, er ist drauf und man erkennt sogar sein Gesicht. Es ist eindeutig. Er betritt die Agentur, schaut sich um, legt das Paket auf den Flur und geht wieder. Sie können das Band gerne anschauen. Das Band entpuppte sich als DVD, die in meinem alten Videorekorder nicht verarbeitet werden konnte. Frau Rebsamen fragte nach einem Computer und ich zeigte ihr meinen Taschenrechner. Sie reichte mir zwei Prints, die sie gemacht hatte. Sie zeigten den Mann und sie waren scharf genug, um die Fotos für eine Identifikation zu benutzen. Den Nachmittag verbrachte ich damit, Herrn Fosa oder Pfosa zu suchen. Als ich ihn gefunden hatte, suchte ich ihn zusammen mit einem Kreuzworträtsel und meiner Klientin auf. Lassen Sie mich. Ich muss es vollenden. Die Rache ist mein. Der Mann hat einen Dachschaden. Er will mich tatsächlich töten. Ich fasse zusammen. Herr Pfosers Mutter wurde durch einen Aprilscherz in Panik versetzt. Daraufhin öffnete sie die Katze und warf ein Fenster auf die Straße. Das Fenster verschwand spurlos und Frau Pfosers Sohn geriet aus der Bahn. So ist es. Jahre habe ich im Gefängnis verbracht. Erst eine Therapie hat mir aufgezeigt, weshalb mein Leben verpfuscht wurde. Es war Carlo. Mein geliebter Carlo. Er tauchte nie wieder auf. Sie wollten Baumann und Frau Ritter wegen einer verschwundenen Katze töten? Es war doch nur ein alberner Scherz. Ich verlor meine Stelle. Meine Mutter verstieß mich und bei Frauen konnte ich nie landen. Bei einem Banküberfall stolperte ich über einen Dackel, der sich illegal im Schalterraum aufhielt. 7 Jahre Zuchthaus. Als ich wieder freikam, hatten sich längst alle Bekannten von mir abgewandt. Ich überfiel eine Post und stieß auf der Flucht mit einem Velokurier zusammen. Erneut musste ich ins Gefängnis. Dabei bin ich ein netter Kerl, der nicht schlimmer ist als all die anderen netten Kerle. Aber seit Carlo weg ist, finde ich nicht mehr den Rang. Sie suchten nach den beiden Jugendlichen von damals und machten sich einen Spaß daraus, sie ebenfalls mit Aprilscherzen zu peinigen. Sie sollten spüren, was es heißt, in den April geschickt zu werden. Aprilscherze sind harmlos, Herr Pfoser. Wir haben einem Kollegen mitgeteilt, dass er im nächsten Jahr durch eine Memory-Stick ersetzt wird. Er hat uns das nicht übel genommen, sondern freiwillig gekündigt. Das Gefängnis schreckt mich nicht. Menschen, die keine Scherze verstehen, landen bei uns in Sicherheitsverwahrung. Dort werden sie täglich mit einer CD von Pete Schwabber oder Marcorina therapiert. Sollten sie nach 5 Jahren immer noch nicht lachen, werden sie auf ewig weggesperrt. Und wenn ich lache, komme ich dann frei? Nein, dann landen sie in der 2. Stufe. Beat Schlatter und Gusti Brösmeli. Ich werde sie im Gefängnis besuchen, als Wiedergutmachung. Echt? Das Beste aus 160 Jahren Kabarett Rotstift. Oh. Das hätte ich beinahe vergessen. Oh. Fosa machte einen geknickten Eindruck. Der Polizist versuchte, ihm die Rechte vorzulesen, scheiterte aber immer wieder an seiner linken Hand, die zappelnd die Dienstwaffe in die Höhe streckte. So geht das! Musik. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der April-Scherz, dritter und letzter Teil.